Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch herzlichst willkommen zu Teil 4 des Game One Radios. Frei nach dem Motto weniger labern und mehr Musik gehen wir gleich zum ersten Track des Tages über. Der heißt Liberi Fatali, stammt aus dem Spiel Final Fantasy VIII und wurde natürlich von niemand anderem komponiert als Nobuo Uematsu. Über Final Fantasy VIII selbst und auch über den Soundtrack von Final Fantasy VIII kann man sich sicherlich streiten. Ich mag beides eigentlich ganz gerne, obwohl der Soundtrack hier und da seine Höhen und seine Tiefen hat. Liberi Fatali ist aber ein echt super Einstieg und ich finde auch einer der besten Einstiege, den die Rollenspielgeschichte je gesehen hat und macht damit wohl auch einen passablen Einstieg für den Podcast hier. Hier ist Liberi Fatali. Für Track Nummer 2 bleiben wir der PlayStation 1 treu und bewegen uns rüber von Final Fantasy VIII zu Valkyrie Profile. Das ist eines dieser Spiele, das hierzulande nur die wenigsten in der Hand hatten, weil es kam nur als US- und Japan-Version raus und war darüber hinaus ziemlich selten und teuer. Mittlerweile gibt es aber eine günstige Neuauflage für die PSP und auch einen Nachfolger für die PlayStation 2. Valkyrie Profile war ein Genre-Mix zwischen 2D-Jump'n'Run und Rollenspiel, hatte eine sehr morbide Story rund um die nordische Mythologie und auch gameplay-technisch einiges auf dem Kerbholz, eines meiner Lieblingsspiele aus der damaligen Ära. Und der Soundtrack stammt von Motoi Sakuraba, dem Komponisten der Tales-Serie und auch Star Ocean. Der hat seinen Stil ein wenig der morbiden Grundstimmung angepasst und mit Epic Poem to Sacred Death ein sehr, sehr einnehmendes und echt schönes Stück auf die Beine gestellt. Also ohne weiter Rumschweife, hier ist Epic Poem to Sacred Death. Wenn man im Zusammenhang mit Grand Theft Auto den Begriff Musik erwähnt, dann denken die meisten natürlich automatisch als erstes an die vielen Radiosender, die je nach Spiel und je nach Ära randvoll gefüllt sind mit hunderten von lizenzierten Tracks. Und das ist auch total legitim, denn die Lizenzmucke macht einen sehr, sehr großen Teil der Stimmung dieser Spiele aus. Also wenn ich beispielsweise mit dem Motorrad durch Vice City kurve und dabei volle Pulle Crockett's Theme von Miami Vice aus den Lautsprechern plärrt, dann kriege ich Gänsehaut. Ja, tut mir leid. Abgesehen davon aber hat jedes GTA-Spiel auch einen kleinen Teil an selbstkomponierter Mucke mit drin, die dann immer zu den Vorspänen läuft. Wir hören uns gleich Soviet Connection an. Das ist das Titelstück von GTA 4 und wurde komponiert von Michael Hunter. Hier ist es. We'll be right back. Von den stationären Konsolen wechseln wir nun rüber auf die Handhelds und damit auf die PSP und dem Spiel DJ Max Portable. Das ist ein koreanischer Ableger der Beatmania-Serie, dem Urvater aller Musikspiele. Und dafür, dass ich das eigentliche Spiel selbst nie in der Hand hatte, hat es mir der Soundtrack so sehr angetan, dass ich ihn schon mehrfach bei Game One TV verwendet habe. Wir hören jetzt ein Mini-Medley der beiden Stücke Love Flow und Sunnyside von den Künstlern Groove und Third Coast. Und wer damals im Final Fantasy 13 Beitrag gut aufgepasst hat, dem wird ersteres Stück zumindest bekannt vorkommen, denn es begleitete tatsächlich den allerersten Auftritt der Grafikhure in der Sendung, ist also damit quasi ihr Theme-Song. Ja, mehr glaube ich, muss ich nicht sagen. D to the J to the MAX. My name is JC and I'm also fresh. Rockin' on, non stop to the break of dawn. 1, 2, 3, hey man. Yo, rock to the beat, you don't stop. And now feel the heat, let's pump off the jump off. I hit it back, plateau, you know. As I'm a rock to the rhythm on a future flow. And I bump that, mad soul, I got that. Pass on, feel the vibe, cause I like that. Kick to the snare, rolling HAT. Now turn it up, let's party like eternity. Yeah. Here we go, let me know. You won't stop, left to the right, come on. You know we don't stop, wow, loud to the track. Know what I mean, as I kick back, let you on the same team. It's the JC rocking on, drop a jam. And my girl so-so, let's do it again. We got the beat locked down, let's drop it again. Come on, everybody put them up, let's do it now. seit den glorreichen Tagen von Street Fighter 2 war die Musik der Street Fighter Serie ja immer schon ein klein wenig durchwachsen. Natürlich gab es hier und da ein paar Höhepunkte, aber der Großteil der Remixes und neu hinzugekommenen Tracks war einfach nicht allzu berauschend. Wenn es aber Höhepunkte gab, dann waren sie richtig, richtig gut. Und wir hören deshalb aus Street Fighter 4 jetzt das Titelstück The Next Door Indestructible. Vorgetragen von der japanischen Popgruppe EXILE gibt es den Song in zwei Varianten, einmal japanisch, einmal englisch. Wir hören jetzt die englische Fassung und zwar die Japan-exklusive lange Version, zu der sich Rapper Flo Rida auch noch dazu gesellt hat. Also, hier ist Indestructible. Coming over me, I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life. It's my destiny. There's anxiety inside of me. It's waiting to come out now. No matter what, no matter how, I know I'll make it through somehow. 'Cause when the road feels so long, I'll still be holding on. I'm gonna keep on going. I know I'll be strong. Yeah, indestructible. I won't let nobody. It's alright, not gonna turn around. I'm ready for the future now. And when the road wins the war, I'll still be holding on. I'm gonna keep on going. I know I'll be strong. Yeah, indestructible. I won't let nobody break me down. Indestructible. Nothing's gonna stop me now. Indestructible. Gotta make you, gonna keep on going. Could break my spirit. Hey, nothing can break my spirit is too strong. Indestructible, nobody's taking over my throne. Bust in my situation, don't make it, do it alone. Built from the ground up inside out so I last long. The last man standing on the planet going wild. No ride of me, diversity making it exile. There's never no emergency trouble, I just smile. Don't even bother hurting me, feelings is in the clouds. Too hard for me to reach if I could, and with it matter. No helicopter plane or some new infinity ladder. I was born to conquer pain, I'm on point with it like a dagger. I feel no hardship if it's there on top of my platter. So many times I heard danger loud as a bell. Kept on the ground telling myself that I can't fail. The bottom line, my spirit is powerful, not frail. It's all of me, can't break it, I'm loving it, oh yeah. Yeah, nothing's impossible. Nothing is impossible. If you really want it, and I really want it, no gonna stop, no matter what, no. Yeah, this time nothing can hold me back, no. Nothing can break me down, my spirit's in this fire. Indestructible, I won't let nobody break me down. Indestructible, nothing's gonna stop me now. Indestructible, gonna make you, gonna keep on going. Da wir uns in die Gefilde der japanischen Rap-Musik begeben haben, bleiben wir der Thematik treu und gehen rüber zu einer Serie, die mir persönlich wieder mal sehr, sehr am Herzen liegt, Parappa the Rapper. Der rappende Hund mit der roten Mütze und dem grünen Frosch drauf war ja eine dieser frühen PlayStation-Ikonen und ist seinerzeit in drei eigenen Musikspielen erschienen, Parappa the Rapper 1, 2 und dem Gitarrenableger Jamalami. Wir hören jetzt aus Parappa the Rapper 2 das Stück Romantic Love. Parappa wird natürlich wieder mal sein Herz gebrochen und er geht zu seinem alten Karatemeister, der Zwiebel Chop Chop Onion, rüber, um sich Rat zu holen. Doch anstatt Kampfgriffe zeigt er ihm die Kunst des Liebens. Hier ist Romantic Love, Baby. Yes, it is time to get romantic. Time to get romantic, yes indeed, that's for sure. The kick punch style remains very secure. Never bending, always the first to make a move. This time we get down nice and smooth. Ha ha ha ha. Love kick. Love kick. Love punch. Love punch. Love duck. Love duck. Love turn. Love ha, ha, turn. Ha. Love chop. Love chop. Love twist. Love twist. Love pulls. Love pulls. Love hug. Love hug. Smooth kick. Smooth kick. Nice punch. Nice punch. Sweet chop. Sweet chop. Love fight. Love fight. Because I'm smooth with a groove so new. I wish everybody had the same point of view. Meet me at the corner, pick you up at 7. Wear your best dress and I'll take you to heaven. Yes, yes, yes, yes. Hi, hi. Hold hands. Hold hands. Face to face. Face to face. Let's get romantic. Get romantic. Let's get it on. Let's get it on. Love style. Love style. You and me. You and me. Together forever. Together forever. Never to part. Never to part. Look up in the sky. Look up in the sky. See the stars. See the stars. I hold you tight. I hold you tight. Lovers we are. Lovers we are. I'm the sensei, you are my students. But before that, you and I are friends. We need know each other anywhere we can. We all need love, no matter woman or a man. Smooth like butter. Smooth like butter. Caress your lover. Caress your lover. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Won't last forever. Won't last forever. Love punching. Love punching. Soft chopping. Soft chopping. Sweet kicking. Sweet kicking. It's all about the mind. It's all about the mind. It's tamanegi flavor. Tamanegi flavor. Wish I was a player. Wish I was a player. I'm a taxpayer. I'm a taxpayer. Need a good lawyer. Need a good lawyer. And so we go. Yes, this is the final chapter. I hope that all your questions were answered. Cause I'm majestic, now romantic. I know love with is a key to save our planet. It's Monday, Tuesday, Wednesday or Saturday. 24-7, each and every single day. This is how we do the last lesson. L-O-V-E, your brand new prescription. Kick, kick, punch, jump, pose. Kick, kick, punch, jump, pose. Smooth chop. Love with rose. Smooth chop. Love with rose. Duck twist. Twist turn punch. Duck twist. Twist turn punch. Hug kiss. Love then chop. Hug kiss. Love then chop. Ta ma negi sensei. Ta ma negi sensei. Here he comes to make way. Here he comes to make way. Very smooth, very, very romantic. I love you. See you next time. Much love to you too, Sensei. Ach, wie romantisch. Komponist war übrigens Masaya Matsuura. Weitaus weniger romantisch geht es nun weiter, denn wir sind jetzt bei Resident Evil angelangt. Und Resident Evil natürlich die Survival-Horror-Serie mit doch immer sehr atmosphärischen und gruseligen Soundtracks. Was ich jetzt gemacht habe, war ein kleines Medley zusammenstellen der Safe Room Musiken. Also die Musik, die in den Räumen spielt, wo man normalerweise abspeichern und seine Items verwalten kann, die ist ja immer genau wie die Räume, Räume selbst so ein kleiner Hort der Entspannung und Zuflucht. Ja, aber nicht so ganz, denn ein bisschen schwingt immer so ein doch düsterer und gruseliger Unterton mit. Hier hören wir jetzt, wie gesagt, ein Medley aus so ziemlich allen Spielen der Resident Evil Serie, angefangen natürlich mit dem Remake des allerersten. Hier ist das Safe Room Medley aus Resident Evil. Thank you. bei PC-Gamern ist es ja immer noch recht umstritten, welches denn nun eigentlich das beste Rollenspiel des Jahres 2011 gewesen ist. Natürlich kann man das Argument durchaus für Skyrim machen, aber man sollte dabei nicht vergessen, dass im gleichen Jahr natürlich auch The Witcher 2 auf den Markt gekommen ist. The Witcher 2 wurde natürlich in Polen bei CD Projekt programmiert und auch vertont. Für den Launch-Trailer wurde aber die finnische Pagan-Folk-Band Hetnin Garna dazu geholt, die ihr ehemals langsames Stück Varg-Timmen komplett überarbeitet haben und daraus eine richtig knackige und einnehmende Rock-Version gemacht haben. Und die gibt es jetzt zu hören. Hier sind Hetnin Garna mit Varg-Timmen. Gefällt mir doch um einiges besser als der alte Dragonborn, zumindest in der Originalfassung. Wir gehen jetzt von The Witcher 2 wieder rüber nach Asien und widmen uns Shenmue, der großen, epischen und leider auch mittendrin liegen gelassenen Open-World-Serie von Sega. Wie sehr wir Shenmue mögen, haben wir ja schon in einem eigenen Podcast zur Sprache gebracht und gerüchteweise soll, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, bald ein HD-Remake für PSN und Xbox Live erscheinen. Grund genug, dass wir uns einmal das Titelstück der kompletten Serie anhören, Setchtree in der Originalversion, komponiert von Takenobu Mitsuyoshi. We'll be right back. Entspannt geht es nun weiter mit einem Medley der Neverhood-Serie. Die besteht aus zwei Spielen, einmal dem Grafik-Adventure The Neverhood und dem Jump'n'Run Skull Monkeys, beide erschienen Mitte der 90er für PC und, ich glaube, auch auf der PlayStation 1. Das Besondere an beiden Titeln war, dass sie per Stop-Motion und Knete animiert wurden, ähnlich zu der Wallace & Gromit-Serie. Darüber hinaus war Skull Monkeys auch noch einer dieser berühmten verlorenen Game-One-Beiträge, die wir von langer Hand geplant und mit Knete sogar aufgebaut haben, aber es nie geschafft haben, die auch wirklich letzten Endes als TV-Beitrag umzusetzen. Da gibt es auch einen netten Blogbeitrag dazu, der hier verlinkt ist. Die Musik wurde gemacht vom amerikanischen Pop- und Folkmusiker Terry Scott Taylor. Wir hören jetzt, wie gesagt, ein kleines Medley mit zuerst Clayman's Theme aus Neverhood und dem berühmt-berüchtigten Bonus Room aus Skull Monkeys. Wer es nicht kennt, macht euch auf eine schöne Überraschung gefasst. Und hier ist das Medley. Here's a little bonus room where you can play. Don't be frightened, don't run away. You can linger, 'cause I'm your video friend. Think of me as a father figure with a hand to lend. Here's a little bonus room where you don't have to worry. Take your sweet time, you need not hurry. Oh, you're looking incredible, you're the bomb. And me, I'm kinda like your dad, and a little like your mom. There are no monsters here, hey wait, look over there. I was just kidding, don't be scared. And when you turn this game off in the real world once again, you won't have to play make-believe or try to pretend. 'cause I'll be right there when you open your hand. 'Cause I'm your little invisible musical friend. So show me to your pets, or show me to your pals. You really will impress every nifty guy and gal. Show them you're individual, show them you are bold. Besides, I get residuals for every game that's sold. I'm your little invisible musical friend for life. I'll never leave you. Jetzt widmen wir uns einem ehemaligen Indie-Game namens WWW oder auf gut Deutsch sechsmal der Buchstabe V. Programmiert wurde das Spiel Ende 2009 von Terry Cavanaugh für PC und Macintosh und ist ein sogenanntes Retro-Game im Stil von alten C64-Spielen, visuell und soundtechnisch. Und Jump'n'Run könnte man dazu sagen, auch wenn man nicht wirklich selber springt. Man ist als abgestürzter Space-Captain auf einem außerirdischen Planeten unterwegs und wechselt dort per Knopfdruck die Gravitation, um Raumpuzzles dann zu lösen. Ein ziemlich cooles, aber auch sehr, sehr schweres Spiel. Der Soundtrack wurde gemacht von Magnus Parson, einem Schweden, und der hat passend zur C64-Thematik einen ziemlich fetten und ziemlich guten Chiptune-Soundtrack ausgepackt. Der hört sich nicht direkt nach dem C64-Soundchip an, aber ist relativ nahe dran und hat einige sehr, sehr schöne Melodien im Petto. Wir hören jetzt das leicht asiatisch angehauchte Stück Pressure Cooker. We'll be right back. Zu Secret of Evermore haben wir uns ja schon sehr ausführlich im 16-Bit-Rollenspiel-Podcast ausgelassen und trotz des Unmutes einiger Zuhörer bleibe ich weiterhin bei meiner Meinung und finde, dass es verglichen mit dem inoffiziellen Vorgänger Secret of Mana doch ziemlich stark spielerisch abgebaut hat. Zum Glück trifft dies nicht auf den Soundtrack zu, denn der wurde damals von Jeremy Soule auf dem Super Nintendo komponiert und ist für einen SNES-Soundtrack erstaunlich düster und fast schon bedrohlich. Ich habe hier ein kleines Medley zusammengefasst, das, denke ich mal, die Stimmung ganz gut wiedergibt. Viel Spaß! Thank you. Bereits im allerersten Musikpodcast war Tomohito Nishiura ja bereits mit einem kleinen Medley vertreten, damals noch zu Dark Chronicle, dem unterschätzten PS2-Nachfolger von Dark Cloud. Jetzt widmen wir uns einer anderen großen Serie, die er vertont, und zwar Professor Layton. Vom Stil her ist Nishiuras Musik eigentlich relativ unverkennbar, denn er bringt immer gerne so einen kleinen französischen Touch in seine Musiken mit rein. Dieser passt natürlich zum europäischen Comic-Stil der Layton-Spiele sehr, sehr gut dazu. Wir hören jetzt das Titeltheme des allerersten Spieles, das Professor Layton-Theme natürlich, aber nicht in der originalen Nintendo DS-Version, sondern in einer orchestrierten Fassung von der Londoner Philharmonie. Ja, ja. Kurz vor Ende des Podcasts machen wir noch einen kleinen Abstecher wieder zurück auf die PlayStation 1 und damit auch zu Parasite Eve, der Survival-Horror-RPG-Mischmasch-Serie von Squaresoft. Vertont wurde die Serie seit Anno dazu mal von Yoko Shimomura, das ist eine der profiliertesten japanischen Komponistinnen überhaupt. Die meisten hier vielleicht bekannt durch ihre Arbeit für Kingdom Hearts und wenn wir ganz ehrlich sind, war die Musik noch der beste Teil am ganzen Spiel. Von Parasite Eve haben wir ja schon das Abspann-Theme vor einigen Ausgaben zu hören bekommen, Somnia Memorias. Jetzt hören wir das Vorspann-Theme Primal Eyes, das musikalisch eher in Richtung Hard Rock geht und damals auch zusammen mit dem echt gelungenen Vorspann einen sehr, sehr schönen Einstieg in die komplette Serie gemacht hat. Hier ist Primal Eyes. So, und damit wir jetzt vom ganzen aufgestauten Adrenalin wieder ein klein wenig runterkommen, folgt jetzt ein relativ chilliges Stück, das heißt Still Alive und stammt aus dem Spiel? Na? Falsch. Stammt nicht aus dem Spiel Portal, wie man denken mag, sondern Still Alive ist auch der Name des Abspannsongs von Mirror's Edge, dem First-Person-Ego-Parkour-Jump'n'Run von Electronic Arts. Mirror's Edge ist ja bei den Battlefield-Machern von DICE in Schweden entstanden und die haben sich für das Abspannlied die bekannte schwedische Popsängerin Lisa Miskovsky dazugeholt. Die hat mit Still Alive eben einen wahrscheinlich für sie relativ typischen Popsong auf die Beine gestellt, aber für Videospiele ist das eher untypisch und ich denke, davon könnt ihr euch gleich eigentlich selbst davon überzeugen. Viel Vergnügen! Just like you, for how Damit wären wir beim letzten Song des Tages angelangt und auch wenn ich mir zumindest für den nächsten Musikcast die kleine Auflage gemacht habe, mal ausnahmsweise auf einen seiner Titel zu verzichten, kann ich an diesem Punkt nicht wirklich anders. Es muss nochmal sein. Noch einmal Akira Yamaoka und noch einmal Mary Elizabeth McGlynn. Silent Hill Homecoming war ja spielerisch eher im Mittelmaß bis maximal passablen Bereich anzusiedeln. Musikalisch war natürlich mal wieder alles erste Sahne und es hat ein Track es mir ganz besonders angetan, das L-Theme. Ich habe dieses Stück damals im Winter 2008, muss es gewesen sein, wirklich 4-5 Wochen lang rauf und runter den ganzen Tag gehört und als es dann soweit war, dass der Game One TV-Beitrag entstehen musste, habe ich mich tatsächlich hingesetzt und selbst komplett so ein 1,5 Minuten Musikvideo geschnitten, was auch am Anfang des Beitrages gelaufen ist. Das war natürlich der Sendezeit geschuldet ein klein wenig gekürzt, anders als die Version, die ihr jetzt hören werdet. I see your way. innocent child, forbidden life, taken in a moment, life too late for saving, or just in das war es. Finito, fertig und aus für eine weitere Ausgabe des Musikpodcasts. Feedback, Themenvorschläge und Songvorschläge wie gehabt an gregor@gameone.de. Ich sage bis zum nächsten Mal Tschüss und Arrivederci. Game One.